Ich brauche dich, Hodenberg. Ich brauche dich, Ben Gain, an meiner Seite. Ich brauche dich in meiner Atempause. Herz aus Feuer, Herz aus Licht, Herz aus Transparenz, Herz meines Merzes. Wir finden und verlieren wir. Wir finden und wir können nie halten. Wir finden und begehren uns zu verstehen. Die anliegen Stereotypen, überwinden der Schönung, der Müdigkeit überwinden. Vorhingegen setzen Stereotypen, erscheinen das Aussehen nicht, Müdigkeit auch überwinden. Die Seele, das Herz, das Gefühl sind die besten. Ich brauche dich auf dem Berg, ich brauche dich bei Ihnen an meiner Seite. Ich brauche dich in meiner Atempause. Herz aus Feuer, Herz aus Licht, Herz aus Transparenz, Herz meines Merzes. Ich brauche dich, der Kavalier.